Ja, herzlich willkommen zu Folge Nummer 12. Ich bin noch voll durch den Wind, ne? Ich bin voll durch den Wind. Weil du dich verspätet hast. Genau, ich bin nämlich ein bisschen spät dran. Also nochmal, herzlich willkommen von mir, Rainer Druckverlust und Kai, dem German Truck Driver. Ein wunderschön. Hola, Adrio, ihr Lieben. Herzlich willkommen, Folge 12. Die Regelmäßigkeit ist noch am Start. Ich freue mich. Ja. Genau. Haben wir denn, weißt du, wie viele Follower wir auf Spotify mittlerweile haben? Fällt mir gerade so ein. Das kriegen wir raus. Das kriegen wir raus. Wir waren, glaube ich, bei knapp 500 festen Zuhörern. Also ja, Follower. Ja, ja. Ich gucke gerade, ob man das irgendwie sehen kann. Ich gucke auch gerade. Nö, ich sehe das nicht. Dann, ist auch egal. Ja, das werden so oder so Milliarden werden. Also von daher. Ja. Wie war deine Woche? Ja, relativ entspannt tatsächlich. Nicht viel zu tun gehabt, außer ein paar Termine hier und da. Arzt und so ein Quatsch immer noch. Aber das ist ja bald vorbei. Also wirklich nichts Bewegendes und nichts Weltbewegendes, sagen wir es mal so. Und bei dir, wie war es da? Ich habe tatsächlich, ich glaube, in der letzten Folge habe ich angekündigt, dass ich ja eine Dashcam zugeschickt bekomme, die ich teste. Oh ja, stimmt. Und ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht Bestandteil der Werbekampagne, ich finde sie mega geil. Ist echt gut. Mhm. Und sie hat so, so zwei, drei Sachen, die ich richtig genial finde, wo ich halt Bock drauf habe, das Video fertigzustellen. Ich habe jetzt einmal eine Real-Life-Story aufgenommen diese Woche und habe dann vorproduziert für die Dashcam-Vorstellung. Unboxing und dann Fahraufnahmen und bei Nachtaufnahmen und so einen ganzen Kram. Das habe ich mich bei den letzten Dashcam-Tests tatsächlich vergessen. Da habe ich ein bisschen Kritik geerntet, weil ich habe nur Tagaufnahmen gemacht und hatte die Nachtaufnahmen komplett vergessen. Und da haben die Zuschauer natürlich auch recht. Wie sind die Aufnahmen bei Nacht? Ne? So. Ja. Habe ich vergessen. Diesmal habe ich es drin, ne? Und qualitativ super. Und für die Zuhörer, das ist eine 360-Grad-Cam, die sich um sich selbst selber dreht. Also die es nicht macht wie andere, die mit Weitwinkelobjektiven quasi arbeitet, sodass quasi so Fisheye 360-Grad-Optik entsteht. Sondern die dreht sich um die eigene Achse an der Windschutzscheibe. Das ist schon mal sehr spooky. Das ist voll lustig, weil du mit der reden kannst. Ja. Also das ist so geil. Wenn du den Motor startest, dann mach den Selbsttest sozusagen und dann dreht die sich auch zu dir und grinst dich an. Da ist nämlich so ein kleiner Monitor mit so einem Smiley, der sagt dann, jo, ich bin bereit. Das ist so geil. Also und, zum Zeitpunkt jetzt ist das Video noch nicht fertig. Nein. Ich habe jetzt gerade noch ein Korrektur an dem Real-Life-Story fertig gemacht und habe es jetzt vor einer Stunde online gestellt, das Video. Und wollte mich dann jetzt an die Dashcam machen, aber jetzt bin ich ja erstmal hier mit dir und den Leuten hier am Sprechen und Zuhören. Mhm. Danach setze ich mich wieder dran und dann ist ja auch schon wieder Livestream, 19 Uhr. Ja. Auf Twitch. Ja, sehr gut. Ja, also, genau. Wo du es gerade sagst, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der uns auf Twitch noch gar nicht folgt. Folgt mal dem German Truck Driver auf Twitch und den Druckverlust auch, ne? Den folgt ihr auch. Danke sehr. Und dann seht ihr, was wir für einen Quatsch machen. So. Hast du regelmäßige Streamzeiten, also sowas wie ich 19 Uhr sonntags? Also jetzt in der Krankheit natürlich nicht, aber ansonsten immer von montags bis freitags ab 19 Uhr. Genau, da kann man nämlich rein beim Fahren zugucken. Und bei mir ist es tatsächlich ein Talk. Also ich sitze vor der Kamera, ihr könnt Fragen stellen, wir können quatschen, unterhalten uns über irgendwelche Themen und ich trinke da mal ein Bierchen bei. Passiert bei mir sonntags 19 Uhr nicht. Bei Rainer ist es dann halt, könnt ihr halt seine Arbeit verfolgen im Livestream. Ja, genau. So jetzt in der Krankheit halt, wie gesagt, noch nicht. Es ist mehr oder weniger casual. Wenn ich Bock habe zu streamen, mache ich den Stream an. Aber da können wir gleich nochmal schon mal erwähnen, was wir denn vorhaben, oder? Ja, aber ich hätte an deiner Stelle, also ich hätte ja diesen Humor, ich hätte mir einen AOK-Shopper geliehen irgendwo und hätte, ich wäre durch die Stadt gefahren. Mit so einem Rollstuhl, so einem elektrischen. Ja. Und hätte davon live gestreamt, so als Ersatzleistung. Das wäre so gut angekommen, glaube ich. Ein bisschen Selbstironie. Aber dann hätte ich gleich wieder Shitstorm abbekommen. Von wegen, ja, man macht sich nicht über Behinderte lustig und so. Ey, macht man ja auch nicht. Aber die Behinderten haben da den größeren Humor als manch ein anderer. Ja, das ist tatsächlich das ist so. So, ja. das ist Ja, und ich hätte mir dann auch noch eine Warnweste angezogen, wenn ich du wäre und so eine Grubenlampe auf dem Kopf. Das war im Streamer tatsächlich so. Da hat ein Behinderter einen Behindertenwitz bei mir gemacht. Ja, ja. ja. Und da ist tatsächlich einer ausgerastet und danach ich. Also, ich konnte mir das nicht lange angucken. Ich sage, ey Junge, wenn jemand, also es ist ein blinder Mensch, ja, und der hat einen Blindenwitz gemacht. So. Ja. Und da habe ich nur gesagt, wenn der selber einen Witz über sich erzählt, ich sage, dann ist das erstens ein gutes Recht und zweitens nicht deins, dich da einzumischen oder was. Also was soll das? Das Problem ist, man muss, da ich ja nun Comedy auch auf der Bühne mache und hoffentlich dieses Jahr endlich mal wieder, muss man unterscheiden, also noch kleine Eigenwerbung, ich bin dieses Jahr hoffentlich wieder live on stage auf der Bühne mit Comedy, also auf meine Kanäle verfolgen, dann wisst ihr Bescheid. Die Sache an Witzen und an schwarzem Humor ist halt folgendes. Wenn du Witze über eine Behinderung machst oder über eine Behinderte, dürfen sie den Behinderten nicht diskreditieren. Also du darfst das nicht beleidigend und todernst meinen und denjenigen dadurch durch den Witz beleidigen, sondern es geht einfach um ein gemeinsames Lachen eines Handicaps. Und dann ist das auch in Ordnung. Ja, das, also ich finde das auch. Und gerade wenn's, ja, also gut, das war natürlich schwarzer Humor. Ich mag schwarzen Humor. Das kommt noch dazu. Ja. Ich kann das ja mal ganz kurz erzählen. Also es war Ecki. Ecki kennt jeder bei mir im Stream und der ist halb blind. Und der hat halt im Stream gefragt, warum die Blinden denn einen Blindenstock haben. Und er hat dann kurz danach gesagt, um die Blinden halt unterm LKW wieder herzuziehen. Und so. Und das ist einem so sauer aufgestoßen. Also, ich fand es halt witzig in dem Moment, weil es halt gerade von einem Blinden kam sogar. Ja, so. Und also wie gesagt, die nehmen ihr, klar ist so jegliche Art von Behinderung einfach Kacke und alles. Ja, ja. Aber du kannst nicht, und ich glaube, das wird jeder, der eine Behinderung hat, egal welche Art. Du kannst dein Leben nicht damit, den Rest deines Lebens damit verbringen, frustriert durch die Gegend zu laufen, weil du jetzt nicht mehr schauen kannst oder weil du nicht mehr gehen kannst oder sonst irgendwas, sondern du lernst einfach damit zu leben und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dich vielleicht auch selber verschaukeln kannst. Keine Ahnung, ob Rollstuhlfahrer sagen, ey, der hätte es mal tiefer legen können oder einen Spoiler hinten dran oder so. Keine Ahnung, aber die leben ja auch weiter und versuchen dann mit ihrer Behinderung zu leben und das Ganze dann, ich sag mal, mit einem fröhlichen Aspekt dann durchs Leben zu gehen. Und ich glaube, manch anderen nehmen das einfach immer viel zu ernst. Mhm. Wie gesagt, wenn jemand einen Behinderten derart beleidigt und dann Witze über ihn macht, um ihn zu diskreditieren, also zu mobben und sonst irgendwas, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Aber wenn man jetzt einen lapidaren, also man muss ja auch immer wissen, der Gegenüber, ob man den kennt, der behindert ist, und wenn man ihn kennt und dann einen Witz macht und man weiß, das hier einzuschätzen, dann ist es in Ordnung. Gut, da war es jetzt ein Eigentor, wenn es der Behinderte selber über seine eigene Behinderung einen Witz macht und jemand anders ihn versucht zu verteidigen und er sagt, hallo, ich mache gerade Witze über meine eigene Behinderung, beruhig dich mal. Ja, ja, genau. Ja, da nehmen manche, manche dann wirklich ein bisschen, ich glaube, da haben wir ganz andere Probleme in diesem Land, da haben wir zum Beispiel das Gendern, da könnte er Partei ergreifen für die Leute, die nicht gendern wollen. Ja. Weil es einfach unsere Sprache irgendwo kaputt macht. Aber ich wollte noch ganz kurz zu dieser Dashcam noch zurück, weil ich wollte dir eine Sache sagen, was mir besonders, ich habe im Auto gesessen und habe, bevor ich die Kamera angeschmissen habe, nochmal ganz kurz die Special durchgelesen und habe gedacht, ach was, wie geil ist das denn? Weil sowas Nützliches, da kommt man gar nicht drauf. Und zwar, stell dir vor, du hast jetzt eine Bremsing-Situation mit einer herkömmlichen Dashcam, die filmt ja meistens nur nach vorne. Mhm. Und dann gibt's natürlich auch noch Dashcams, die du im Auto auch noch nach hinten anbringen kannst mit einer Zweitkamera. Da hast du vorne und hinten abgedeckt, wenn dich jetzt jemand nötigt, bedrängt oder irgendwas. Ja, genau. Und die Kamera, und das finde ich richtig genial, deswegen habe ich so Bock, dieses Video rauszubringen, weil es einfach wirklich eine Sache ist, die ich so nie auf dem Schirm hatte. Du kennst es doch auch im LKW-Bereich, wenn dich jemand, wenn du überholst und dann lässt er dich nicht mehr vorbei, lässt dich nicht mehr rein oder zeigt dir irgendwelche Gestikularen von der Seite her, Mittelfinger, was auch immer, was es da alles für Situationen gibt, die neben deinem Auto passieren. Ja. Und dann kannst du der Kamera einfach sagen, allerdings nur leider auf Englisch, also das App für die Kamera ist auf Deutsch, aber leider die Sprachbefehle sind auf Englisch, aber es sind halt nur 6, 7 Stück, die kann man sich merken. Dann kannst du der Kamera sagen, dass sie nach rechts filmen soll oder nach links filmen. Und dann dreht sie sich zur Beifahrerseite und filmt dann für 15 Sekunden die Beifahrerseite oder die Fahrerseite. Okay, das ist cool, ja. Und zwar quasi in einem Emergency, wenn halt irgendwas ist und der, keine Ahnung, wirft, will dir was, du weißt, okay, der eskaliert jetzt, wenn der jetzt rechts neben dir oder links neben dir rankommt, weil es irgendeine Situation gab, du weißt, da gibt's jetzt irgendeine Reaktion von ihm, kannst du der Kamera schon mal sagen, film nach links, dann dreht die nach links und filmt dann quasi das, was dann auf der linken Seite passiert. Das finde ich geil. Ja, das hört sich gut an. Ich frage mich jetzt, also du sagtest ja, die dreht sich ja von selbst, ne? So ähnlich wie eine Opsbot oder so. Ja, genau. Jetzt stell dir mal vor, die hat sich gerade gedreht und filmt nach hinten, durch welchen Grund auch immer, und genau dann passiert vorne was. Dreht die sich dann automatisch wieder sofort rum, damit man sieht, ah, okay, oder... Ja, also sie macht nur, ich glaube, 12 oder 15 Sekunden seitliche Aufnahmen und dann dreht sie sich automatisch wieder nach vorne. Ah, okay. Wenn du ihr aber sagst, irgendwas mit Emergency, dann wird sie sich sofort nach vorne drehen und macht sofort eine Notfallaufnahme. Ah, okay, das wollte ich wissen. Genau. Das kannst du unterbrechen dann, ja. Ja. Du kannst auch, das Coole ist auch, du kannst auch Selfie machen. Du sagst, make a Selfie. Dann dreht sie sich zu dir und dann zählt im Display so ein Counter runter und dann macht's plupp, dann gibt's so einen Fotosound und dann hast du. Das ist auch wirklich eine gute Aufnahme, also ist echt gut. Okay, ich bin gespannt. Ich guck mir das sehr intensiv an, gerade was Kameras angeht, ne? Ich muss das wissen. Also ich glaube, sie liegt auch adäquat im Preis bei, ich glaube, 160 Euro. Das ist noch vollkommen in Ordnung für das, was sie alles kann. Mhm. Aber dieses mit den seitlichen Filmen und so, das finde ich ganz geil, weil ich hatte es ja, oder du wahrscheinlich auch oftmals, dass sich irgendwas in der Seite abgespielt hat und dann hast du die Kamera halt nicht nach da. Und beim LKW ist es halt so, Leute, die keine LKW fahren, die Windschutzscheibe ist meistens weiter als eine Armlänge von dir entfernt, bis du da dran kommst und die seitlich gedreht hast, musst du auch noch nebenbei fahren. Sollte man. Genau, und du kannst sie halt komplett mit der Sprache steuern. Ne? Sie kannst auch hier sagen, sie soll nach hinten filmen, dann dreht sie sich einmal 180 Grad nach hinten und filmt durch die Heckscheibe. Ja, also dass man die komplett mit Sprache machen kann, finde ich das voll geil. Ja, es hört sich wirklich mega interessant an. Ja, die ist auch wirklich lustig. Also was die für einen Akt macht, ich habe das auf dem Handy. Du installierst sie das erste Mal mit den App auf dem Handy. Sorry, Leute, das hört sich an wie eine Werbung, aber wenn ich von irgendeinem Produkt richtig mega begeistert bin, dann rede ich auch gerne darüber, weil wenn das Produkt cool ist, dann mag ich auch gerne darüber reden. Ich kenne das nicht so falsch verstehen. Ja, ist von mir genauso. Macht so ein Feuerwerk auf dem Handy. Ich habe dieses App und die App verbindet sich mit der Kamera und auf einmal kommt da so ein Weltall, so ein Raumschiff kommt angefahren und die Kamera sitzt in der Raumschiffkanzel, so richtig mit Special Effects und hüpft so auf diesen Raumschiff raus. Denke mit meinem Handy, was ist denn hier los, Junge? Also richtig gut, also wirklich gut. Also ich freue mich, das Video zu machen, da freue ich mich wirklich drauf. Ja, da bin ich sehr gespannt. Genau, warte mal, ich hatte eben noch irgendwas. Achso, hier Wahlen in Berlin heute, ne? Heute spannend, Spannung. Ja, die Berliner werden wieder zur Wahlurne gedrängt. Ja, und also ich bin wirklich mega gespannt. Ich habe mir jetzt ein paar Videos angeguckt, gibt ja ein paar Berichte, was da in Berlin so alles im Argen ist. Und das ist ja wirklich erschreckend, dass Berlin quasi schon fast, da ist ja fast die Kontrolle schon verloren. Ich dachte, Berlin hat schon die Kontrolle verloren, aber. Ja, kann man auch so sagen. Also, wenn du da zum Beispiel ein Mod von mir hier, der Kingpin, der Tobi, der ist ja Berliner. Mhm. Ich denke mal, der wird das auch bestätigen können. Wenn du da zum Beispiel ein Auto anmelden möchtest, dann kann es auch mal sein, dass du da, keine Ahnung, 3 Wochen auf einen Termin wartest und so ein Käse. Ja, also, das habe ich auch gehört. Das ist ja widerlich. Da läuft so einiges schief. Ja. Also. Ich bin mal gespannt, was da gewählt wird. Das ist ja auch so ein kleiner Indiz, so wo es irgendwo hingeht. Also dieser CDU-Kandidat, dieser Kai, ich weiß den weiteren Namen jetzt gerade nicht, der ist ja relativ unbekannt, aber der hat schon laut Prognose 25% bekommen, obwohl der eigentlich eher unbekannt ist. Und das heißt ja schon so einiges, dass diese rot-linke, grüne Regierung da, dieser seit Jahren an der Macht ist, da wirklich also ein Scheiß nach dem anderen baut und nichts unter Kontrolle bekommt. Und dann muss man auch irgendwann mal. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn, verzeih mir diesen Ausdruck, aber wenn No-Name gewählt wird, so, ja, dann heißt das Umbruchstimmung. Ja. Die Leute wollen dringend was anderes, egal was, aber was anderes. Ja, es läuft ja auch irgendwo nicht mehr alles so glatt, wie es ist. Also ich nehme mal das Beispiel Upal, ich traue mich das mal anzusprechen. Mhm. Ich weiß nicht, hatte ich das beim letzten Podcast schon angesprochen? Nein. Nein. Also das ist eine, für die Leute, die es nicht wissen, das ist ein Dorf, ich glaube eher nördlich, das müsste bei dir irgendwo deiner Nähe sein, glaube ich, ne, da oben. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Upal ist, glaube ich, irgendwo im Norden. Okay. Ist nicht im Norden. Mir ist der Ort gänzlich unbekannt, absolut. Also Mecklenburg-Vorpommern ist er. Ah, Mecklenburg-Vorpommern, okay. Genau. Upal ist in der Nähe von Grevesmühlen. Grevesmühlen sagt mir natürlich sehr wohl was. Ist doch oben im Norden, oder nicht? Ja, was heißt im Norden? Ja. Von mir aus. Ja, von dir aus gesehen auf jeden Fall, ja. Das ist wie mein Arbeitskollege früher gesagt, hat der Disponent angerufen, pass auf, das muss ich dir sagen. Ah, Dirk, ey, schöne Grüße. Hört ja sowieso nicht dieses Podcast, aber der war immer geil, der hat Sprüche drauf gehabt. Also wirklich. Ja, der Disponent hat angerufen und er hat sich dann gemeldet, der konnte so Französisch super mit dem Akzent machen. Und der Disponent hat ihn angerufen und er ging dran, hier ist Jean-Jacques de Frösch. Klick, du, Disponent aufgelegt. Was? Er hat sich verfehlt. Er ruft wieder an und wir stehen schon da drum herum. Wir waren auf dem Autohof und der Dirk, hör auf, der rastet aus. Der Typ, der Disponent ruft wieder an. Bonjour, hier ist Jean-Jacques de Frösch. Klick, du, wieder aufgelegt. Der dritte Mal angerufen, hat der Disponent da reingebrüllt, ne, weil er dann gerafft hat, er wurde gerade verarscht. Und dann sagte er, wo bist du jetzt? Und dann sagte er, hier vorne links. Also, hast du heute den Kasper gefrühstückt? Also, ja. Und dann Disponent so, von wo kommst du? Er so, von unten. Der Disponent, okay, wo willst du jetzt hin? Nach oben. Nach oben. Alter. Das hab ich mir gedacht. Aufgelegt. Und dann hat natürlich eine entsprechende höhere Position angerufen. Aber wie er sagt, du kommst näher von unten, wo willst du nach oben? Geil. Das war gut, das stellt mir gerade so ein. Ja, bei mir, ich komme ja aus Göttingen, da ist halt Upal oben. Also auf jeden Fall, Upal hat eine Einwohnerzahl von 500 Personen. Mhm. Und die sollen jetzt, also Upal ist einfach weit ab von irgendwas. Da ist also, wie gesagt, das ist so keine Verkehrsanbindung, keine vernünftige. Da ist einfach ein kleines ländliches Dorf, sehr, sehr ländlich und da ist einfach keine Infrastruktur großartig. Das hattest du doch im letzten Podcast angesprochen. Das ist das gesagt, mit den Flüchtlingen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Okay, dann habe ich das angesprochen. Ja, da ist jetzt natürlich Riesendemo und so ganz Kram und dann heißt es jetzt auch schon wieder, dass die Upaler rechts werden. Natürlich ein paar drei Vollidioten von der rechten Seite haben sie natürlich da drunter gemischt. Ja. Aber das meinte ich gerade, also was die Politik da veranstaltet und dass die Bürgermeister vor Ort und bla bla völlig überfordert sind und nicht wissen, wie sie das alles machen sollen. Also leider muss man dann ernsthaft mal sagen, sind wir mittlerweile echt an der Kapazitätsgrenze angekommen. Da muss man mal sagen, also jetzt muss das europäisch mal irgendwie anders gelöst werden, meiner Meinung nach. Ja, das denke ich auch. Also du kannst das Dorf doch nicht vollstopfen mit Flüchtlingen. Wie soll das funktionieren? Nur junge Männer, aber die können nichts machen. Die kommen auf dumme Gedanken, Mann. Ja, ja. Wir waren auch alle mal jung. Und wenn wir alle auf einen Haufen irgendwo waren und wir hatten Langeweile-Wochenende, haben wir halt irgendwann Scheiße gebaut. Wer hat das nicht? Ja, und warum sollen das Leute aus anderen Ländern nicht? Und wenn das dann, die sprechen dann noch nicht mal die Sprache, dann bleiben die natürlich unter sich. Ist doch logisch. Ja. Ah, dass das zu Konflikten kommt, ist doch wohl, ach, das ist so schlimm. Ich weiß nicht, wer auf so eine selten dämliche Idee kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir das in der Reportage angeguckt. Es ist also so, dass der Bund an die Länder verteilt, die Länder an die Kommunen verteilt. Mhm. Die haben dann entsprechende Zahl, die verteilt werden müssen. Dann gucken die einfach theoretisch, wo ist genug Land, frei, bebaubare Fläche, wo wir dann Containerdorf draufsetzen können. Ah, da in Upal, da passen Containerdorf hin für 400 Leute, da packen wir das hin. Ob dann nun Freizeitmöglichkeiten und Busse in die Stadt und sowas vorhanden sind und bla bla bla, das interessiert in erster Linie nicht, da geht es erstmal nur um die Theorie. Ja, ja. Und das geht halt schief. Ja, klar. Und dann hast du halt noch Einwohner, die vielleicht auch sagen, ich möchte jetzt hier nicht Gruppen mit 30 junger Menschen, dessen Herkunft woanders ist, du weißt nicht, sind es vielleicht auch Radikale dazwischen, das muss man auch mal so sagen. Und dann laufen die natürlich in großen Gruppen die Straßen rauf und runter in so einem kleinen Dorf, also ganz ehrlich, aber hätte ich auch keinen Bock. Ja, aber da sind die ja schnell durch mit. Das Dorf ist ja nicht so groß. Ja, aber die kommen auch wieder zurückgelaufen. Die laufen dann so hin und her. Aber hier, was anderes, hast du die Aussage von Montana Black gehört? Welche speziell? Ja, also nochmal, Montana Black ist ja einer der größten Streamer in Deutschland und bekannt dafür für seine Skandale und hat auch sagt halt auch manchmal so, was er meint. Und er meinte vor kurzem, das war, ich glaube, vor 2 Tagen, gerade bezüglich Streamer, kleinere Streamer, was wir ja sind, Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, es ihnen auf den Sack geht, dass halt die kleinen Streamer hier, die halt gesehen haben, die können halt Monte und der verdient damit gutes Geld und bla, sind jetzt der Meinung, sie könnten das genauso wie die Großen und dass es Schwachsinn ist, dass da jeder anfängt zu streamen und bla bla, irgendwie so den genauen Wortlaut kriege ich jetzt nicht mehr hin. Mhm. Aber da habe ich mir schon gedacht, als er das gesagt hat, habe ich mir gedacht, Alter, was für eine respektlose Kacke ist das denn, was du da von dir gibst? Ja, das fand ich allerdings auch, weil ich gucke auch hin und wieder Montana Black, ja, also ihr könnt mich ja gerne für rund machen oder so, ist mir egal, aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt so viele kleinere Streamer, die kleiner sind als Kai oder ich, ja, die einen super geilen Content machen und die leider nirgendwo auf dem Schirm sind. Und deswegen liebe ich die Funktion bei Twitch, dass man raiden kann. Ja. Und die Aussage, die Monte da gemacht hat, bei allem Respekt, das war der größte Bullshit, den er fast in seiner Streaming-Karriere vom Stapel gelassen hat, bis auf die Aktion mit Frauen und Hunde und so. Aber gut. Das, also, was man halt dazu sagen muss, ist, was ich also wirklich komplett, was mich sprachlos gemacht hat, ist, also ein Montana Black ist nicht auf die Plattform streamen gekommen und hatte von Tag 1, Sekunde 1, Stunde 1, 30.000 Zuschauer. Nee. Sondern er hat genauso angefangen wie kleinere Streamer, so wie du und ich. Ja, genau. Oder wie ich damals mit 5 oder mit 2 Zuschauern, einer davon war ich. So. Ja. Ich kenne das. Und von daher ist diese Aussage, also die Plattform ist nicht für die reserviert und jeder darf sein Glück versuchen. Und von daher war die Aussage wirklich erschreckend, wo ich mir gedacht habe, Alter, was erzählst du denn hier? Mhm. Das muss ich aber zu seiner Verteidigung sagen, habe ich heute in seine Instagram-Story reingeguckt und habe noch den Schnipsel vor 23 Stunden erwischen können. Bei einer 24 Stunden löscht sich ja immer die Story. Mhm. Wo er das Ganze nochmal relativiert. Ich gehe mal von aus, dass er ganz viele böse Nachrichten bekommen hat und auch viele haben ja ein React-Video drauf gemacht, auf seine Aussage. Und er wollte das nochmal sagen, also er meint, er hat sich da ein bisschen in Rage geredet, er meinte es anders, als es empfunden wurde. Er meinte es nicht so, dass kleine Streamer nichts auf der Plattform verloren haben und so meinte er das nicht. Und er meinte auch nicht, dass man nicht versuchen sollte, anfangen zu streamen und sich eine Community aufzubauen. Sondern er meinte die Leute, die auf die Plattform kommen und gleich und denen es nur um die fette Kohle geht, anstatt erstmal den Spaß zu enjoyen und dann am Ende des Tages irgendwann damit versuchen, Geld zu verdienen. Das meinte er damit. Ja, das also ist die eine Leute, Aussage, mit der könnte ich ja schon fast wieder leben. So. Ja. Na klar, also gerade, ich gucke mir sehr gerne übrigens tatsächlich VODs von mir an, gerade zu der Anfangszeit, ja. Ich muss jetzt gerade, ihr seht's nicht, aber ich muss dann selber mal ein bisschen schmunzeln und das ist halt einfach so, du wächst mit der Kamera, das ist so. Kai, du kennst das garantiert auch, guck dir eins deiner ersten Videos an, ne? Also meinetwegen auch unveröffentlicht oder so, weißt du, so von, dann denkst du auch so, Junge, was hab ich denn da vor der Kamera gemacht? Junge, was ist denn da los? Ja, ja. So, und du wächst natürlich, mit jedem Stream wächst du ein Stück weiter. Also du selber, nicht dein Stream da hoffentlich dann auch, aber so ist es doch. Mittlerweile ist es bei mir so und garantiert kennst du das auch und ich ertappe mich auch jetzt wieder dabei. Beim Reden gucke ich ständig in diese Kamera und die Kameras aus. Das, also, okay. Ja. Das, also jetzt gerade, wo wir sprechen, oder was? Ja, ja, genau, das passiert mir ständig, ne? Dann fange ich an zu reden und gucke in die blöde Kamera. So, und das, was ich damit sagen wollte, ist, das entwickelt sich natürlich erst über die Zeit. Ne? Und ich kann mich daran erinnern, das erste Mal mit Facecam zu streamen, das war schon ungewöhnlich. Ne? Das war echt, ich denke, Junge, da habe ich mich auch so verhalten wie so ein 5-jähriger Bengel, was ist denn los? So, und bei Monte war das genauso, guck dir seine ersten Videos an von früher. Das wird sich heute keiner reinziehen. So, ne? Das ist so. Nee. Und deswegen fand ich die Aussage auch sehr, sehr unpassend. Und gerade was kleinere Streamer angeht, hey, es gibt so viele gute Streamer, die auf ihren 10, 15, 20 Zuschauern rumhängen, das glaubst du gar nicht. Ich gucke mit Absicht gerne und viel kleine Kanäle durch. Ja, so. Ja, ich gucke auch manchmal an den halbnackten Frauen vorbei zu kommen und dann zu gucken, was da. Ja. Ne? Ja, ja, genau. Also die halbnackten Mädels, die kannst du ausblenden lassen übrigens, habe ich auch gemacht. Also diese Hot Tub Pool Streams, keine Ahnung. Ja, die habe ich auch aber es gibt ja auch welche, die vor der Kamera sitzen und ja, Junge. Gut, da gucke ich aber gleich wieder. Da weißt du ganz genau, wo die Reise hingehen soll, ne? Das ist so. Ja. Und na klar, habe ich mich auch schon drüber aufgeregt, über die Streamer und gerade bei mir im Umfeld auch noch, ne? Die dann anfangen wollen zu streamen und dann tatsächlich, so wie Monte sagt, einfach nur schnell Kohle abgreifen wollen. Und dass das so oder so in der Regel nicht funktioniert, das haben einige wohl noch nicht geschnallt, weil die Zuschauer merken sowas, ne? Ob du das aus Spaß und Überzeugung machst oder ob du das nur des Geldes wegen machst, das merken die und dann kommen die auch nicht. Das ist so. Ja, also genau. Es wird da sowieso, glaube ich, noch ein ganzer Umbruch geben, weil das Finanzamt kommt dann irgendwann dahinter, wo alles Geld verdient wird, gerade die TikToker und bla bla bla. Und ich glaube, TikTok muss ja jetzt mittlerweile auch, musst du deine Steuer-ID angeben, um eine Auszahlung zu bekommen. Ja, musste ich tatsächlich auch, ja. Das kann ich bestätigen. Genau. Ja. Und die werden das im Finanzamt auch schon übermitteln. Und da wird für den einen oder anderen dann schon das Lichtchen aufgehen, was da alles so dann dahinter steckt. Ne? Es ist ja nicht 100% alles dein. Nee, genau. Aber ich habe gesagt, ich werde, ich, weißt du, lass uns mal ganz kurz in das weg. Oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee, ich würde es tatsächlich so stehen lassen. Ist ja nichts Schlimmes, was wir gesagt haben. Wir haben ja nur unsere Meinung gesagt. Genau. Ich beschäftige mich seit Wochen und Monaten gedanklich mit meiner Zukunft. Ja, das tue ich tatsächlich täglich. Aber erzähl mal. Ja. Ich glaube, ich werde nicht mein Leben lang in Deutschland leben. Okay, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ist halt wirklich so. Das war gerade wie so ein kleines. Wenn du jetzt noch dahin kommst, wo ich da und ich nicht meine Ruhe habe, wenn ich im Alter da sitze, rast dich aus. Nee, also ich wüsste schon, wo ich hingehe und das ist wahrscheinlich nicht da, wo du hingehen möchtest, wahrscheinlich. Ah, okay, du gehst nach Vietnam. Ja, nein. Nee, also, das wäre es jetzt gewesen, ey. Geil. Also tatsächlich wäre so mein Traumland Nummer 1 Kanada. Das ist so. Also ich war da damals ein halbes Jahr mit der Bundeswehr und ich wäre ja gerne da geblieben. Ne? Und ich habe auch wirklich alles versucht. Ich habe wirklich alles versucht. Ich hätte sogar meine Frau zu Hause gelassen dafür. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert. Aber heute würde es gehen. Heute würde es ohne Probleme gehen, ja. Also du brauchst ein paar Connection und die habe ich dank dem Stream mittlerweile. Ne? Und wirklich ein paar, nicht nur eine. Und das wäre kein Problem, ne? Ich habe mal so langsam angefragt, ich sage, sag mal, ey, such dir noch Fahrer und so. Da sagt er, ey, wir suchen mehr als ihr. Was los? Komm rüber. Ja. Also, ne, also daran soll es nicht scheitern, aber ich würde es tatsächlich eher bis zur Rente rausziehen wollen, ja. Und dann meine Rente dann in einem anderen Land, vorzugsweise Kanada, verbringen. So, und jetzt bist du dran, raus mit der Sprache. Ja, also Malta Casino-Streams will er machen. Nein, Quatsch. Ja, schön in die Slots, in die Bücher geht's rein. Nein, tatsächlich habe ich mir also als ja mein Urlaub dieses Jahr dank der Deutschen Bahn nicht angetreten werden konnte, weil die Bahn 2 Stunden Verspätung eingefahren und meinen Flieger verpasst habe und das ja mein Jahresurlaub mal war nach 3 Jahren, das mich sehr geärgert hat, habe ich dann halt irgendwann auch mal drüber nachgedacht, ich möchte halt nicht, also man hat ja nur ein Leben, also es kommt jetzt nicht der Punkt, dass ich sage, ich hasse Deutschland, um Gottes Willen. Mhm. Das Land hat mir viel ermöglicht, das vergessen immer sehr viele, wir haben ein so gutes Gesundheitssystem, dass man sich auf der ganzen Welt ein bisschen beneidet. Wir haben ein gutes Sozialsystem, wenn man es nicht ausnutzt und alles tutti und wir leben in Frieden noch. Aber ich habe mir halt so gesagt, gerade wenn man mal im Urlaub war und man sieht halt dadurch, dass man halt nur arbeitet und macht hin und her, einfach wirklich wenig von der Welt. Wobei die Welt halt sehr schön ist. Natürlich auch immer ein finanzieller Aspekt und ich kann mir nicht auch immer eine Weltreise leisten und bla bla bla. Und ich habe mir halt einfach gesagt, ich bin jetzt in der Mitte meines Lebens wünschenswerterweise angekommen mit, ich werde ja jetzt am 27. werde ich ja 46. Mhm. Da habe ich mir dann überlegt, dass ich quasi, wenn meine Eltern nicht mehr am Leben sind, also das kann auch gerne ganz lange dauern, aber ich habe ja keine Geschwister, werde ich dann hier alles verkaufen und werde mir ein Haus in Thailand kaufen und werde da meinen Lebensabend verbringen. Thailand, ja, sehr schön. Thailand, ja. Ja, nicht jetzt wegen den Skimails und wegen den... also wegen das wollte ich also gar nicht sagen. Nee, ich habe meiner Freundin auch gesagt, also entweder du kommst mit oder bleibst hier. Das kannst du dir aussuchen. Und ich werde es aber machen. Ich werde dann hier mein Haus verkaufen und habe ja noch ein Elternhaus, was ich dann erbe. Das werde ich dann auch verkaufen und werde mir dann da entweder eine große Eigentumswohnung oder ein Haus da kaufen. Ich habe da schon mal ein bisschen rumgeguckt. Weil tatsächlich ist es so, was du hier, also sagen wir mal so, also einmal, was mich nervt, ist erstmal schon mal diese Erbschaftssteuer. Also ich meine, das ist so, dass der Staat schon das ganze Leben lang Steuern verdient hat und dann aber, wenn meine Eltern das Haus überschreiben, muss ich auch erstmal roundabout 50.000 Euro Erbschaftssteuer noch bezahlen. Ja. Das ist so ein Punkt, das ist für mich Raubrittertum. Da fängt's an. Also wirklich. Das nervt mich wirklich. Ja. Aber das ist doch nicht so. Wenn sie das zu Lebzeiten noch überschreiben, dann nicht, ne? Dazu muss ich erstmal geschieden werden, bevor sie das machen. Das ist auf jeden Fall klüger, ja. dann wird es überschrieben. Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe eine Hälfte meines Lebens dann hier und ich würde dann gerne tatsächlich, ich will auch nicht aufhören zu streamen, so aus Spaß, dann da weitermachen und würde dann halt tatsächlich gerne einfach echt dann mein Leben noch genießen. Also dann nicht mehr arbeiten wollen. Also ich arbeite ja nun wirklich schon seit, ich habe mit Zeitungsaustragen angefangen. In meiner Ausbildung mit 17 habe ich 2 Jobs gehabt, also die Ausbildung und noch auf der Kartbahn nebenbei gejobbt, Vollzeit. Mhm. Und mein ganzes Leben lang arbeite ich quasi wirklich volles Orchester. Und jetzt auch gerade mit der Erkrankung im Krankenhaus, mit dem Tumor bei mir, der glücklicherweise gutartig war und rausoperiert wurde und deine Erkrankung hin und her, habe ich mir einfach irgendwann gesagt, das Leben ist einfach zu kurz, um nur zu arbeiten. Ich meine, wir haben mir ja irgendwas aufgebaut und ich möchte einfach nicht, wie zum Beispiel viele Teile meiner Familie zum Beispiel, die ihr ganzes Leben, meine Oma zum Beispiel mit ihren 84, die glaube ich nur zweimal im Leben im Ausland irgendwo war. Ansonsten lebt die nur in ihrem Haus, in ihrem Dorf seit, keine Ahnung, 70 Jahren oder 60 Jahren. Und dafür ist das Leben zu kostbar, finde ich. Ja. Ja, es gibt aber auch Leute, die wollen das so, ne? Also, ja. Ich würde das aber auch nicht so wollen, ne? Also, na klar, ich kenne auch einige, die sagen, ey, lass mich hier. Ich will gar nicht woanders hin, ne? Die wollen nicht mal ihre Stadt oder ihr Dorf verlassen oder so, ne? Ja. Ja, also ich kann es mir auch so vorstellen, vielleicht macht man auch so ein Ding und ich verkaufe das eine Haus und bleib in dem, was ich jetzt habe, also meins, drin wohnen und kaufe mir da eine Eigentumswohnung und mache dann mein Urlaub da. Da brauche ich dann halt in Anführungsstrichen nur den Flug immer bezahlen. Aber auf jeden Fall möchte ich einfach mehr von der Welt sehen. Das ist irgendwie ganz komplex, das ist eine Midlife-Crisis. Midlife-Crisis, ja, voll drin. Ja, voll drin, ist doch, glaube ich, in dem Alter, ne? Ja, ich glaube ja, also, ne? Ich glaube, ja. Ja, ja. Ja, aber nie, ja, also, ich weiß nicht, ich war zwar noch nie in Thailand tatsächlich, aber ich habe halt, ich gucke mir viele Streamer an, so die Auswanderer, die in Thailand leben, gibt es ja auf Twitch auch viele. Ja, ja. Guy Fiennes GoPro, kennst du den? Ich weiß nicht, ob es den Namen her, kann ich dir jetzt nicht sagen. Ja, also, ich nenne den mal liebevoll Onkel GoPro. Der tingelt durch die ganze Welt, aber hauptsächlich mittlerweile Thailand. Kennengelernt habe ich ihn in Amsterdam. Sehr, sehr netter Herr. Sehr, sehr nett. Und der streamt ja auch, so wenn er in Thailand rumeiert und so. Den kannst du doch mal fragen. Es wäre doch auch mal Zeit, dass wir hier mal einen Gast reinholen für eine Podcast-Aufnahme. Ja, das wird echt mal Zeit, ne? Das ist echt mal Zeit. Wir müssen mal eine kleine Umfrage starten, wen denn die Zuhörer überhaupt als Gast mal hören wollen würden, so. Ja. Das wäre ja auch mal interessant, ne? Ja, ja. Ja, ja. Also, wie gesagt, also nicht, dass das einer falsch versteht, aber ich finde, man hat halt ein Recht drauf, man hat nur dieses eine Leben und wenn man ein bisschen mehr von der Welt sehen möchte, dann und man kann es irgendwie bewerkstelligen und bricht dann hier alle Zelte ab. Es gibt ja da in Thailand auch, erstmal sind sie, also ich habe das ja ganz viel gesehen von der Gastfreundschaftlichkeit und von der Nettigkeit dieser, der Thailänder, der Thais, ist schon sehr beeindruckend, was das für nette Menschen sind, ne? Mhm. Und es gibt ja da auch das deutsche Viertel tatsächlich, ne? Also, das ist auch immer witzig, ne? Da sagt ein Deutscher nichts. Ne? Wenn die in Massen ein Viertel aufbauen mit deutschen Bäcker, deutschen Kneipe, deutschen Restaurant und hin und her, alles Deutsche, wenn das hier gemacht wird, dann ist es eher gleich, weiß ich nicht, so wie in Berlin-Neukölln. Okay, da artet es aus, aber... ja. Warst du schon mal Berlin-Neukölln? Bist du schon durchgegangen? Ja, natürlich. Junge! Junge! Also, anders wild. Anders, also, es passiert, also wie gesagt, ich bin da diese lange Straße, ich weiß nicht, ist das die Sonderallee? Boah, frag mich nicht. Ich glaube ja. Ich glaube, die heißt so, ja. Ja, also ich bin da auch, ich war da mal auf Montage in Berlin und bin da, ist noch gar nicht so lange her, das ist 10 Jahre her sein, durchgegangen und habe gedacht, alter Finne, such hier mal jemanden, der deutsch aussieht. Ja, ja. Aber so ist es ja bei uns in Kiel genauso. Da haben wir auch so einen Stadtteil. Das ist, ja. Das Krasseste war, ich weiß nicht, kennst du den YouTuber Tobias Huch? Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Gar nichts, okay. Kennt man eigentlich. Und ich war auf dem Rückweg, ich war bei ihm zu Hause, wir haben da was gedreht gehabt und war dann ein bisschen weiter, musste noch woanders hin. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn da hin? Da wollte ich irgendwo anders drehen, da habe ich übernachtet in Bremen. Okay. Alter. Also, das war ja genauso. Also, das war ja unfassbar. Also es ist von daher problematisch, wenn halt zu viele auf einen Haufen, also du weißt ja dann, das artet dann immer aus, wenn es so vernünftig verteilt würde hin und her, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, bist schon wieder bei dem Thema, aber es ist einfach krass dann, wenn du halt in der Innenstadt stehst, in irgendeinem Laden stehst hin und her und es spricht keiner mehr Deutsch, dann denkst du, also, bin ich jetzt gerade ausgereist oder was ist hier eigentlich? Ja, aber krass. So wie du sagst, ist es im Ausland ja auch, ne? Deutsche Viertel im Ausland, ne? Das, also ja. Da wären wir wieder bei Kanada. Da ist es genauso. Ja. Da sind viele große Städte, da gibt es nur deutsche Viertel, ne? Das ist so. Ja. Das, also, ja. Genau, das zum Beispiel. Oder auch für viele Deutsche, die sich dann halt da stören, wenn dann halt Leute hierher kommen. Aber für den Deutschen ist es selbstverständlich, nach Österreich zu fahren in den Urlaub, in die Niederlande, nach Belgien, in der Türkei oder sonst irgendwo. Mhm. Weil da bist du ja dann auch der Ausländer und gehst dann darüber. Du gehst auch wieder zurück. Aber da ist es dann auch selbstverständlich, weil du bist ja in dem Moment dann auch der Ausländer, ne? Ja, ja. Aber ich habe eine geile Story mal erlebt in der Türkei. Also ich bin schwer begeistert von der Türkei. Die haben jetzt diese krasse Katastrophe, da ist ja ganz schlimm. Jo, das ist wirklich extrem, ja. Boah. Junge. Also ich hoffe, dass hagelt da mal Konsequenzen, weil da muss es ja wohl, ich glaube, sind welche verhaftet worden, so Bauunternehmer, glaube ich, verhaftet worden. Ja, gleich wegsperren. Ja, die haben da irgendwie Mist gebaut und so ganz kam. Ich glaube, 28.000 Tote aktuell, ne? Echt? Also ich war jetzt bei 23.000 noch, was ja auch schon extrem viel ist. Aber ich glaube, die Tsunami-Opferzahl haben sie überstiegen jetzt, oder? Ja, also ich weiß nicht, wie viel bei Tsunami waren, aber 28.000 ist schon krass. Das ist echt schon richtig, richtig viel. Ich meine, das ist ja weitaus mehr als 9/11, ne? Ja, aber wie sieht denn das aus? Also ich höre immer nur Türkei. Das Beben war ja an der Grenze zu Syrien. Was ist denn in Syrien los? Ist da nichts passiert? Oder berichten die da einfach nur nicht? Doch, aber es gibt ja, ist ja zweigeteilt Syrien. Einmal mit der Oppositions-, also ich sag mal der westlich zugewandten Seite und der des Mullah-Regimes oder was. Und da hört man halt nicht viel. Mhm. Man kriegt halt nur viel von der Türkei mit, weil ja, bei Syrien ist das Problem, dass die halt die Grenzen noch zugelassen haben. Soweit ich es weiß, und die Hilfskonvois oder die wie Deutsche Rote Kreuz und THW, bla bla, die kamen da halt wohl, also weiß ich, habe ich es mitbekommen, nicht rein. Boah, das ist jetzt aber auch nicht geil, ne? Aber nee, na gut. Katastrophe ist das. Ja. Ja, kannst halt nicht alle retten, aber ich finde das halt krass. Aber in Türkei bin ich halt sehr gern. Ich war schon dreimal im Urlaub in der Türkei. Und bin immer wieder, also das nervt mich dann immer und ich kann das so sagen, weil ich bin ja auch viel mit Südländern halt aufgewachsen, auch auf einer Schule mit hohem Immigrationsanteil. Also wir waren 3 Deutsche in der Klasse und 15 Menschen aus anderen Ländern. Mhm. Und so war es in der ganzen Schule. Daher darf ich dir das auch erlauben zu sagen, finde es immer sehr peinlich, wenn sich jetzt gerade Türkischstämmige so daneben benehmen, dass es dann von vielen Deutschen dann auf die Türken als solches abgewälzt wird. Weil wenn man in der Türkei einmal im Urlaub war und bei den heimischen Türken da war, dann erlebt man mal, was Gastfreundschaftlichkeit heißt. kann nur Positives berichten und bin da so gerne gewesen. Ja. Und da war eine geile Situation mit einem Verkehrspolizisten, die muss ich unbedingt erzählen, weil die war so cool. Wir sind mit meiner damaligen Freundin, shoppen gegangen in Siede. Und wir sind dann unten am Strand lang gelaufen, hin und her, sie nur im Bikini und Flipflops und eine super Figur, was sie da hatte und ne, blond und hast nicht gesehen, wo man immer denkt, oh, da musst du vorsichtig sein und da war ja gar nichts. Ne? Die konnte auch allein zum Kiosk gehen im Bikini und keiner hat die angesprochen, voll gelabert und bla bla. Nur mal by the way. Und dann sind wir da rumgelaufen und dann wurde es langsam dunkel und ich sage, ey, wo war denn, weil das war 2005. Da hatten wir das noch nicht mit den Handys. Nee. Meine ich. Und dann sage ich, wo war denn jetzt unser Hotel? Und sie wusste es auch nicht mehr. Jetzt hatten wir uns da verlaufen. Es wurde dunkel. Und ich hatte nur eine Badehose an und sie halt nur ein Bikini. Ja. So. Und dann sind wir an dieser öffentlichen Straße rumgelaufen und dann stand auf so einer großen Kreuzung ein Verkehrspolizist auf so einer, kennst du das noch von früher, auf so einer Empore, so eine Insel mit so einem kleinen Stab. Ja, genau. Und der hat den Verkehr geleitet in vier Richtungen. Ja. Was war so halt so eine Hauptstraße da mit, vier Richtungen. Und ich sage zu ihr, du weißt was, ich gehe jetzt über die Kreuzung zwischen den Autos durch, gehe zu dem Polizisten und frag den. Und sie so, bist du bescheuert, kannst du da nicht hingehen, ne? Und ich sage, ich gehe. Und dann wollte ich auf die Straße gehen, der sieht mich, wie ich auf die Straße Richtung hinkomme und hat er seine Trillerpfeife genommen, hat gepfiffen und hat mir so einen Stopp gezeigt hin und her. Und sie so, hab's dir auch gesagt, jetzt kriegst du Ärger. So eine Scheiße, was du da immer machst hin und her. Ich sage, ja, ich wollte dir nur was fragen. Und jetzt pass auf. Das ist wirklich nicht erfunden, es ist wirklich passiert. Dann hat der in alle vier Richtungen den Verkehr angehalten. In alle vier Richtungen ist von seinem Podest geklettert, ist zu uns rübergekommen und hat gefragt, was das Problem ist, auf Englisch. Mhm. Und dann habe ich ihm erklärt, dass wir jetzt in einem Hotel so und so und wir wissen nicht, wo es ist und ob er ungefähr sagen könnte, in welche Richtung wir gehen müssen. Da sagt er, wir sollen hier warten, er kommt gleich wieder. Dann ist er wieder auf seinem Podest, hat den Verkehr weitergeleitet, weil das staute sich ja bis sonst wohin, die ganzen Taxis. Ja. Die ganzen Dolmusch hier, diese kleinen Mitsubishi-Busche, die Leute durch die Gegend fahren. Alle am Hupen, ne? Und dann hat er so den Verkehr weitergeleitet und hat nebenbei auf so einen Notizzettel was aufgeschrieben, hat dann den kompletten Kreuzungsverkehr wieder angehalten, in alle Richtungen, ein Hubkonzert. Das war mir so unangenehm. Und ich habe gedacht, er kriegt jetzt einen Strafzettel, weil ich einfach auf die Straße gelatscht bin. Weil meine Freundin schon verzweifelt. Jetzt können wir hier, wir hatten damals nicht viel Geld und Urlaubskasse ist gleich leer und so. Mhm. Nein, er hat uns eine Wegzeichnung gemacht, während er den Verkehr geleitet hat. Ah, geil. Das gegeben. Voll geil, voll süß. Und wir haben dann viel bedankt und sind dann in die Richtung gegangen und dann hat er dann nochmal von der Straße geschrieben, ob wir alles wirklich verstanden haben oder ob er nochmal kommen soll. also wirklich, der hat nicht nur einfach und so, er hat nochmal, ne, und wir sind, nein, alles gut, thank you much und dann, you are welcome und have a nice holidays und denke, Alter, wie geil sind die denn? Ja. Das war so schön. Das ist so eine Sache, die erzähle ich immer wieder gerne. Die war echt cool. Dann noch so mehrere Sachen und so. Hast du auch sowas mal erlebt? Nee, leider nicht, nee. Nein. Also, nee. Nee, gar nicht. Also viele Situationen mit, also coole Situationen mit der Polizei und so, das, klar, aber alles Deutsche in Deutschland, Polizei. Ne? Ja. Wir hatten ja mal einen Schwertransport, als wenn ich das nicht fast täglich gemacht habe. Aber ist ja auch egal. Wir hattet da wieder einen. Ja, genau. So, und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du hast ja eine Fahrwegsbestimmung dann. Das heißt, ja, du darfst nur eine bestimmte Strecke fahren. Und du musst natürlich auch vorher abklären, ist die Strecke denn frei oder nicht? Und das haben auch alles gemacht und laut Genehmigung ist auch alles klar. Und dann sind wir losgefahren. Jetzt ist aber in der Zwischenzeit, haben die in Köln, da ist dort dieses Autobahnkreuz A3, A1 und da ist ein Tunnel. Ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, der Tunnel ist selber auf der 3, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr, wo der Tunnel genau. Doch, muss die 3 gewesen sein. Ich weiß, ja. Auf jeden Fall war der gesperrt wegen irgendwelcher Wartungsarbeiten. Ich denke, na, das kommt ja aber früh. Und dann blieb uns halt nichts weiter, als zwischen den Baken durchzufahren und da stehen zu bleiben und die Polizei anzurufen. Weil wir mussten da ja eigentlich durch. Und dann kam halt auch die Polizei. Und dann dachte ich zuerst so, pass auf, jetzt kriegen wir richtig auf den Sack, weil die unterstellen uns jetzt, dass wir das nicht abgeklärt haben, ne? Und ja. Naja, dann sagte, wir haben nicht auf den Sack gekriegt, so viel schon mal dazu. Das Einzige, was der Polizist gesagt hat, pass auf, wir fahren jetzt in den Tunnel, also die Polizei alleine, und dann gucken wir mal, ob da physisch was im Weg steht und wenn nicht, dann Attacke da durch. Ne? Ich denke, ehrlich jetzt? Naja, auf jeden Fall, er macht sich auf den Weg, halbe Stunde später war er wieder da, sagt er, ey, ich habe mit dem Bauleiter geredet, da steht nur ein Gerüst und ein Stromgenerator-Anhänger. Und da müssten wir eigentlich durchpassen, weil das relativ am Rand steht. Und wir dürften da durch, hat der Bauleiter gesagt, sagt der Polizist. Ich denke, wie geil ist das denn? Aber nur unter der Voraussetzung, dass die dann als Begleitung vorwegfahren. Und ich denke, okay, ich denke, wie geil ist das denn? Also wir hätten sonst zur Not an irgendeinen Containerhafen fahren müssen und hätten da Feierabend machen müssen. Ne? Und durch den Polizisten, dass der das abgeklärt hat, was überhaupt nicht seine Pflicht ist, ja, das muss man mal dazu sagen, der hätte jetzt einfach sagen können, ey, ihr fahrt jetzt den nächsten Parkplatz an, dann macht ihr Feierabend, ne? So einfach ist das. Das ist einfach das Leben auch erleichtern und nicht einfach nur stur nach Buch arbeiten, ne? Ja, ganz genau, ne? Da sind die da wegen uns hin und her gefahren, auf der Autobahn nicht gerade mal eben um die Ecke. Kriegst oder du so. Eh bezahlt! Ja, genau. aber stur nach Buch. Ja, also, ja. Was wolltest du noch sagen? Nee, ich fand das halt mega nice, ne? Weil du gehst davon aus, du musst gleich eine Strafe bezahlen, aber am Ende kommt es nachher ganz anders. Ne? Und weißt du, was das Schöne dann ist? Wenn du dann so ein, dann ist der ganze Tag einfach wunderschön. Ja, wenn du so ein Erlebnis hast. Du unterhältst dich über die Sache ja dann tatsächlich auch noch stundenlang, ne? Das ist so. Und der Tag, genau. Und du hast einfach ein ganz anderes Bild. Als wenn es da jetzt stur nach Buch, nein, da, so geht das nicht, sie müssen da ranfahren, bla, sondern dass der sich auch dafür einsetzt. Und so muss es auch mal gern wieder sein, ey. Das rettet dir so den Tag, ey. Ja, und das ist ja auch das, was uns ja tatsächlich wirklich ständig passiert ist. Im Gegensatz zu dem, wenn du, egal wo du rumhörst, ne, alle meckern nur über die Polizei und hier und scheiß Bullen und so. Ja. Ich sag komisch, ich nehme das ganz anders wahr, ja, und aber gut, das ist, sobald einmal was Schlechtes passiert, ja, dann bleibt es auch schlecht. Dann braucht es wahrscheinlich 100 gute Dinge wieder, um das Schlechte auszubügeln. Es hat ja immer Folgendes, ist immer situationsabhängig. A, was ist passiert? Warum hat man mit der Polizei Kontakt? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, hat der Polizist einen guten Dienst gehabt oder ist der komplett stressig durchs Leben gelaufen? Da kommst du noch, gehst ihn noch auf den Sack. Ja, das hat ja alles so Faktoren, ne? Und dann, wie es im Wald reinschreit, schreit es auch wieder raus. Außerdem sind das auch nur Menschen und die können auch mal einen beschissenen Tag haben. Ich bin auch schon angemault worden. So, das auch. Ja, dann denke ich, ach komm, du merkst es ja sofort, ne? Mault er dich an, weil er Bock drauf hat und das ständig macht oder mault er dich an, weil er einen schlechten Tag hat? So, ja. Und das merkt man halt. Und wenn du weißt oder wenn du schon merkst, okay, der scheint einen schlechten Tag gehabt zu haben, halt einfach die Fresse. So, fertig. Schlechten Tag, also musst du wie Toto und Harry antworten, tranquilo, hombre, tranquilo. Ja, genau. Ich hab meinen Witz nicht erzählt. Ach, stimmt. Das aber alles nur, weil ich zu spät kam. Weißt du, wie ich jetzt auf diesen Witz komme? Weil du hast uns gesagt, wir haben bei unserem Podcast immer dieses Exquisit, das haben wir immer so eine Kennzeichnung, wenn ich versehentlich Scheiße sage. Ja, genau, das, genau, jetzt haben wir das wieder. Ja, da erinnere mich mal dran, da habe ich nämlich ja auch gleich noch eine Story, aber ich wollte den Witz erzählen. Ja. Zwei Nonnen spielen Fußball. Die erste hat schon 7-mal neben das Tor geschossen und jedes Mal ruft sie Scheiße daneben. Der zweiten wird das zu viel und sie sagt, wenn du noch einmal Scheiße daneben sagst, dann soll dich der Blitz vom Himmel treffen. Die erste schießt wieder neben das Tor. Sie kann sich nicht beherrschen und ruft wieder Scheiße daneben. Da fährt ein Blitz vom Himmel und trifft die zweite Nonne. Eine Stimme ruft von oben Scheiße daneben. Oha. Wenn das jetzt, wenn das jetzt eine Nonne hört, wir sind am Arsch. Das ist so gut. Das ist auch daneben geschossen. Den fand ich übrigens gut, da muss ich sehr lachen. Das ist so, weiß ich nicht, das liebe ich. Aber dieses Exclu-Dings, das ist, es kommt ja jetzt am 23.02. mein neues Lied raus, in 11 Tagen. Ja. So, ich habe jetzt immer mein Label, das an alle raussenden lassen, als Sound bei Instagram, als Sound für Story bei Facebook, für Sound bei TikTok und so weiter, Amazon, Apple, Spotify, überall wird ja das Lied dann released. Jetzt habe ich gestern oder vorgestern, auf dem Samstag kriege ich eine E-Mail, die Auslieferung musste gestoppt werden. Oh. Weil ich in den Details dieses Liedes, da musst du dir angeben, wie lang das Lied ist, wie der Text ist, wie der Text heißt und so weiter. Da musst du so Informationen reingeben. Da wird das an diese ganzen Läden also weiter hochgeladen und die übernehmen die Daten. Und jetzt hat der Algorithmus rausgefunden, dass ich auch so eine exquisit oder wie heißt das? Ich glaube explizit oder irgendwie explizit, so. Explizit, ne? Genau, so eine explizit Warnung habe. Und das bedeutet nichts anderes, Leute, wie Fäkalsprache, Schimpfwörter. Ja, genau, richtig. Genau, das ist hier beim Podcast, weil ich immer das sage. Haben wir diese Kennzeichnung immer. Ja, ja, die werden wir auch nicht los. Aber ich glaube, ihr könnt damit leben. Ja. Damit jüngere Leute, also damit die das zum Beispiel, damit die zum Beispiel Spotify, damit sie dieses Podcast jetzt nicht einen Sechsjährigen vorschlagen. Das ist, hat genau. Ja auch alles Hand und Fuß, ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, na klar. So, und jetzt habe ich überlegt, warum hat mein Lied Seite an Seite eine Verwarnung wegen diesem Exquisit-Ding? Jetzt kommt's, wahrscheinlich wegen einem einzigen Wort, oder? Weil ich in dem Lied singe, in der Zeile mit dem Geld und bla bla, ist euch scheißegal. Ah, siehste. Mhm. Oh, dann muss ich das korrigieren und jetzt ist es rausgesendet worden und ich hoffe, es kommt noch rechtzeitig auf allen Plattformen an. Weil das dauert ja immer. Ich glaube, 3 Tage Spotify, 5 Tage TikTok. Aber es kommt, glaube ich, ungefähr noch gerade so hin. Aber da habe ich auch gesagt, mein Gott, Alter, jedes achtjährige Kind sagt Scheiße. Ja, ruhig natürlich. Mal. Ja, das genauso wie hatten wir im letzten Podcast auch schon mit dieser YouTube-Geschichte, mit diesen 15 Sekunden oder wie viel das auch immer war, ne? Ja. Also, ich verstehe es nicht. Also, weiß ich nicht. Ist es weltweit oder betrifft das wieder nur Spotify und YouTube Deutschland? Also mich würde es jetzt nicht wundern, aber... Es geht auch weltweit. Es geht, geht glaube ich, an über 50 Vertreiber, auch international. Ach, das ist ja... Und das muss halt streng reguliert werden und dann wird das halt quasi ab 12 oder sowas. Ich weiß nicht, wie der Algorithmus das rausfiltert. Ja. Aber auf jeden Fall muss es gekennzeichnet sein. Und da ich das nicht hatte, weil ich mir keine Schuld bewusst war, weil für mich Scheiße oder scheißegal jetzt... nicht das schlimme Wort ist. Nee, tatsächlich im normalen Sprachgebrauch und das schon seit Jahrzehnten, finde ich. Ja, aber, ja. Ja. Aber da sind wir sensibel. Ja, ja, ja, offensichtlich. Aber so bei Mobbing und bei Hate-Kommentaren hin und her, da kriegen wir es nicht geschissen nee. In Deutschland. Nee. Das ist witzig. Ja, irgendwie schon. Ja, das... Aber mal um das Thema zu wechseln, wir sind noch gar nicht auf den Social-Media-Bereich gekommen. Ne? Was sagst du hier, Ron Bilecki? Was sagst du? Strafe? 480.000 Geld? Ja, gut, da hat er noch den, ist ja noch nicht durch, ist ja nicht rechtskräftig. Da kann er noch Einspruch einlegen und was weiß ich und Revision oder Dönekens. Mhm. Wobei ich das nicht, Ron Bilecki ist halt ein Influencer für die Leute, die es nicht wissen, der... ist bekannt geworden durch so InScope 21, Unsympathisch TV, der hängt da so in der Tim Gabel, in der Bubble rum. Und der war früher ein Sport-Fitness-Influencer und ist dann bekannt geworden durch seine Alkohol- und Saufexzesse. Kann ich das so richtig zusammenfassen? Richtig, der hat den Tornado mal so richtig gepusht. Genau, der hat den Tornado erfunden mit dem Bier da. Nee, ich glaube, erfunden hat er ihn nicht, aber er hat ihn groß gemacht. Ne? Er hat ihn groß gemacht, okay, genau. Und dann hat er halt sehr viel Online-Casino gestreamt, was halt noch eine rechtliche Grauzone in Deutschland war, beziehungsweise war verboten. Es sei denn, du hast in... Wer hat Schleswig-Holstein hat eine Lizenz, glaube ich. Ja, ne? Genau. Wir Schleswig-Holsteiner, wir dürfen legal zocken. Ja? Also deswegen fange ich morgen mit den Casinos. Nein, Quatsch. Das, genau. er hat das aber hart ignoriert. Er hat es nicht aus dem Ausland gestreamt, sondern aus Deutschland. Und dementsprechend hat er jetzt eine Strafe aufgelegt bekommen, die noch nicht rechtsgültig ist. 480.000 Euro Strafe soll er zahlen. A muss man ja sagen, diese Strafe wird ja anhand deiner Einnahmen und deiner wirtschaftlichen Kompetenz, sage ich mal, ermessen. Ja, genau. Also wenn du 480.000 Euro Strafe bekommst, dann hast du auch sehr viel auf dem Konto oder verdienst sehr viel. Ja. Ja. Er hat ja auch die Möglichkeit da, wie gesagt, Einspruch einzulegen und das ganze bla, das wird er wahrscheinlich auch machen. Was mich gewundert hat, dass ich ihn vor kurzem wieder habst Online-Casino-Stream sehen. Echt? Auf Twitch. Also, ja. Ich nicht. Also, ich folge ihm auch nicht. Also, Ja, er wurde mir vorgeschlagen bei Twitch. Für 1.500 Leute hat er wieder Casino gestreamt. Hm. Und das war jetzt nach der Strafe. Okay, dann ist es entweder sehr dumm oder er ist sich sehr sicher. Ja, die Frage, ja, also es gibt ja welche, also zum Beispiel der Skurovs oder Orange Morange, der ja in, auf Madeira wohnt. Da ist ja auch Madeira, darfst du es ja auch nicht streamen, dann haben die es ja von Greenscreen gestreamt. Ja. Weil sie der Meinung sind, da sieht man ja nicht, dass es bei denen zu Hause ist und sie könnten ja im Zweifelfall sagen, ja, das war nicht bei mir zu Hause, das war irgendwo. Ja, aber dann, ich glaube, so einfach kannst du dich da nicht rausreden. Na, da musst du schon irgendwie VPN haben und dann über, das ist ja viel zu kompliziert. Genau, das haben sie ja auch gemacht. Ah, okay. Haben sie auch gemacht. Ja. Also VPN genommen von irgendwo, bla bla. Mhm. Also was heißt, was sage ich dazu? Also A, ist es geltendes Recht, wenn du dich nicht dran hältst und du weißt, dass das verboten ist und es keine Strafe und du hast halt eine entsprechende Reichweite, dann hast du halt irgendwo auch Pech gehabt, meiner Meinung nach. Ja. Und ich sag dir mal so, wenn du 480.000 Euro Strafe bekommst und dann hast du dementsprechend auch einen sehr hohen Umsatz und deine Wirtschaftlichkeit ist halt so hoch, dass das Gericht halt dementsprechend die Strafe so hoch ansetzt. Also von daher verdient er wahrscheinlich genug Geld, um das zu bezahlen zu können. Also ja, da gehe ich von aus. Von daher, ich glaube nicht, dass der jetzt gleich, also ich glaube, er kann das schon irgendwo bezahlen. Also wenn in die gehen in Revision sowieso und dann mal gucken, was unterm Strich dann am Ende dabei rauskommt, ist meine Meinung. Ja. Sollte Online-Casino gestreamt werden dürfen? Nein. Bin ich auch nicht für, weil egal aus welchem Land du streamst, das spielt ja überhaupt keine Rolle. Du hast ja Zugriff drauf aus jedem Land, aus so gut wie jedem Land. Und das sind halt viele Jugendliche und ich sage jetzt auch mal Kinder und Jugendliche, so sage ich jetzt extra so. Ja, ja. Und die sind halt sehr anfällig für, ich sage jetzt mal, Suchtdinge, um das mal so zu sagen. Und Spielsucht ist nun mal eine Sucht und ist hardcore, man muss das nicht fördern, in meinen Augen. Aber Nein. Und man muss es ja nochmal unter das Knie runterzubrechen, die Leute, die das streamen, die haben ja entsprechende Links unter ihren Streams, worüber du dich bei den Casino anmelden kannst und sie verdienen ja quasi mit deinen Verlusten. Das heißt, immer wenn du einzahlst, weil du was verloren hast, kriegen die eine Provision. Das ist das Perfide an der ganzen Geschichte. Ja, genau. Und ich sag ganz ehrlich, ich gehe, ich glaube mal alle 3 Monate gehe ich bei uns auch hier in eine Spielbank hier in Göttingen. Wir haben so eine Spielbank. Nicht jetzt hier so ein kleines Spiel-Dings hier, sondern mit Roulette und bla bla. Mhm. Dann nehme ich mir einen Huni mit und mach hier, keine Ahnung, auf 40 Cent und trinke da ein paar Bier und dann fahre ich wieder nach Hause. Entweder habe ich was verloren oder habe was gewonnen. Ist auch schon vorgekommen. Mhm. Aber ich sag mir halt so, ob ich jetzt in eine Stadt gehe, an Saufen oder bla bla, bin ich auch ein Hunderter weg. Hab aber keinen Bock auf Saufen gehen und Party und Disco mehr, wie früher. Sondern gehe ich da hin und trinke da meine paar Bier und wenn Freundin Bock hat, kommt sie auch mit und setzen wir nebeneinander und verbringen da 2 Stunden und so, und dann fahren wir nach Hause. Aber nur, wenn wir es übrig haben. Also wir machen es nicht so wie andere, die dann mit der Karte an Geldautomaten gehen und nochmal was abholen, wenn das Geld weg ist, bla, sondern wir nehmen Huni mit. Mhm. Und wenn er weg ist, ist er weg, fahren wir nach Hause. Ja, also die Casinos, ich sage jetzt mal, die echten Casinos ist ja auch was ganz anderes, ne? Das ist doch was ganz, ganz anderes und ich mag nur die Online-Casinos nicht. Also. Ja, man sollte es halt nicht, man sollte es halt wirklich nicht dann noch nach draußen transportieren, um damit Werbung zu machen und dann noch dadurch Geld zu verdienen. Ja. Das halte ich für wirklich perfide und das sollte man wirklich machen. Wenn man selber, da triffst du ja auch wirklich alle Schichten in diesen Spielbänken. Also da kann man sich nicht, muss nicht denken, dass da nur quasi das Klientel A und Klientel B, sondern es sind wirklich alle von Rentnern, von Geschäftsleuten, von bla bla, die einfach nur ein paar Stunden, also jeder, also der weiß, dass die Bank gewinnt immer. Na klar. Ist, keine Ahnung, beim letzten Mal habe ich 350 Euro plus gehabt, bin rausgegangen und als ich das letzte Mal da war, habe ich wieder 100 Euro auch wieder verloren. Also das ist dann wieder weg. Also das ist, es geht einfach nur darum, einfach nur ein bisschen Fun und ein bisschen Spaß und einfach nur sitzen. Ich trinke dann mein Bier 1, 2, 3, 4. Meine Freundin fährt dann meistens. Und dann haben wir einfach nur Spaß. Einfach nur so, ich will keine Party-Dings machen, so und gehen dahin. Aber wie gesagt, so alle, keine Ahnung, alle 2 Monate vielleicht einmal mit dem Uni, wenn es übrig ist. Nee, ich gar nicht. Also überhaupt, ich habe auch gar keinen Bock drauf, so davon mal ganz abgesehen. So. Das genau, das ist auch gut so und ich habe dann auch keinen Bock mehr, wenn das Geld weg ist. ja, klar. Dann hat man auch schlechte Laune. Ja, ich weiß ja, dass es dann, ja, aber ich bin nicht so, also gefährlich wird es halt dann, ich sehe da wirklich Leute und da ist es dann wirklich, das ist dann beachtlich. Das heißt ja dann, es gibt viele, die da auch eine Geldwäsche betreiben, also das muss man auch ganz ehrlich so sagen. Also dann, die spielen an 5 Automaten gleichzeitig und spinnen dann mit 10 Euro Einsatz und schieben die 50er an 5 Automaten in der Reihe immer nach. Und wenn dann großer Gewinn da ist, dann lassen sich das ausbezahlen, dann ist es ja quasi gewaschen. Ja. Das Geld. Es gibt da auch welche, das hat man gerade am Monatsanfang oder so, wenn man mal da war, die sich neben mir rangesetzt haben. Also wie gesagt, ich habe 100 Euro mit. Und jeder Spin in Slots mache ich auf 40 Cent. Mhm. Und dann hast du ja auch welche neben mir, die mit 5 Euro oder 10 Euro oder 20 oder 50 Euro je Spin. Muss man sich mal überlegen. Naja. Und dann letzten Kandidat, der kam mit, keine Ahnung, das wären so 300, 400 Euro gewesen sein. Ich war da schon 1,5 Stunden am Rummachen da und am Überlebenskampf. Mal mehr, mal weniger gewonnen. Und dann, also mir geht's einfach nur um den Spann und Bier trinken. Ja. Und der war nach 10 Minuten durch. Da war sein Geld weg, dann ist er wieder rausgegangen. Ja, läuft. Dann läuft doch stabil bei ihm. Und das hast du viel am 1. oder am 15. Und das ist halt krank dann. Ne? Das ist das. Oder wenn man mit Kumpels, das haben wir auch mal gemacht, mit Kumpels 4, 5 Stück an Roulette-Tisch, das ist so ein elektronischer, also du hast diese Roulette-Scheibe unter der Plastikabdeckung in der Mitte, kannst aber elektronisch, sitzt halt um den Roulette-Tisch rum, du setzt, ist kein Croupier da oder wie der heißt, sondern du setzt elektronisch am Display, aber du hast in der Mitte die Original-Dingens. Dann haben wir da mit 5, 6 Leuten gesessen. Damals war Alkohol noch kostenlos. Wolltest du ja kostenlos trinken? Mhm. Haben wir einfach vorgeglüht. Und wenn wir Glück hatten, sind wir mit Plus in der Stadt zum Weitertrinken. Ja, so, das wäre Idealfall, ne? Voll! Aber das war einfach dann nur aus Spaß, aber nicht wie manche. Es gibt da welche, die sind jeden Tag da, ne? Ja. Obwohl deine Daten registriert werden, ich weiß nicht. Es gibt ja dieses Sucht-Dings da, also du musst ja deine Daten angeben, dein Perso und hin und her, aber irgendwie sehe ich da Leute, die sind da jeden Tag, dann müsst ihr eigentlich dann irgendwann mal so eine Anzeige kommen und sagen, so ein roter Button, hier, du spielst jeden Tag, man sieht ja auch, wie viele Einsätze du spielst, du hast jetzt erstmal Spielverbot, aber das passiert nicht. Ich sehe da, immer wenn ich da bin, sind immer dieselben, also Stammkunden da sehe ich da immer. Okay. Ich weiß aber nicht, wie viel Geld, also unterm Strich, ich sag mal, wenn er ein Rentner ist und der hat genug Geld, was der mit seinem Geld macht, kann uns eigentlich scheißegal natürlich, sein. Klar. Gefährlich wird es nur Leute, die Haus und Hof verlieren. Ne? Da gibt es ja genug Videos auch genug, bei YouTube. Ja. Das ist ganz schlimm. Ja. Das stimmt. Von daher ist es gefährlich. Also, die haben ihr Leben komplett verzockt. Das ist halt so. Ne? Es gibt viele, die haben Haus, Kredite, alles und alles verloren an diesen Scheißautomaten. Ja. Also, entweder man hat sich in Kontrolle, man nimmt das Geld da mit und sagt, okay, ich habe 100er über, möchte ein bisschen Spaß haben. Setz mich an einen Roulette-Tisch oder am Blackjack-Tisch und dann ist das weg. Dann ist es weg. Aber ja. Achso, ganz kurzer Twist. Ich habe vorher mit Casino und sogar nie was zu tun gehabt. Habe das nur durch Montana Black kennengelernt. Ah, dieses Online-Casino dann und so? Ja. Also, nee, das habe ich schon vorher schon gesehen. So. Ich kannte das gar nicht. Okay. Und das ist nochmal der Twist, weil er sagt, weil er das ja damals gemacht hat. Und er hat er immer gesagt, er wäre da nicht für verantwortlich. Doch, weil ich kannte Slots überhaupt nicht. Ich kannte Roulette und Blackjack, war aber nie in so einem Ding drinne. Und nur durch ihn habe ich diese Slot-Dinger gesehen. Ja, und die stimmt, da hat er ja gesagt, ne, dass er nicht verantwortlich ist. Und ich finde schon, dass jemand, der so eine Reichweite hat, sehr wohl verantwortlich ist. Ne? Das ist so. Klar, ich kannte das vorher gar nicht. Aber zum Glück bin ich da nicht nachsüchtig, sondern ich mache das nur aus Spaß. Dings. Also wir haben immer so... Wir sind schon wieder drüber, ey. Aber weil ich gleich das Video weitermachen muss. Ja, stimmt. Tatsächlich, es ist so schlimm. Achso, du wolltest noch sagen, was wir vorhaben. Genau, lass uns abregeln. Können wir nächstes Mal weitermachen. Achso, erstmal kleines Update. Wir haben 900 Follower auf... Nein! Ja. Es ist drastisch gestiegen. Ach du Scheiße. Ja, ich hab Elrex gefragt. Der macht das ja mit den Podcasts und so. Und den habe ich gefragt, sagt knapp 900. Ich denke, what? letzte Woche waren wir irgendwo bei 500 und so. 480 oder so. Ja, genau. Vielen lieben Dank dafür an der Stelle nochmal übrigens, genau. Gott, warum seid ihr so viele? Warum kommen keine Fragen? Jetzt, das wundert mich auch. Ihr könnt also, die enjoyen einfach nur so, die hören einfach dazu, die haben gehört. Ja. Lurker. Das sind die Lurker, ich sag's dir. Ja, aber dann können wir ja echt langsam mal, das ist ja dein Part, echt mal eine Live-Podcast machen, ey. Ja, genau. Mann. Das wird Zeit. Ne? Und was wir aber auch vorhaben, das ist ja sowas Ähnliches wie ein Live-Podcast. Ja. Jetzt nächsten Freitag. Genau, nächsten Freitag machen wir eine Podcast-Aufnahme. Wir machen eine Podcast-Aufnahme davon, ne? Oder? Ja, wir machen nächste Woche Freitag eine Podcast-Aufnahme und dann machen wir ein Quiz. Genau, und dann machen wir noch ein Quiz, so à la Jeopardy, so ungefähr. Ja, es gibt auch schon Grafiken, Alter. Ich habe davon gehört, ich will nur nicht zu sehr nachfragen. Ich lass mich überraschen. Ja, also mein Jonas war schon sehr fleißig. Mhm. Und hat tatsächlich auch schon Grafiken, wo das dann richtig cool angezeigt wird und bla bla bla. Okay. Und die Jungs sind da schon am Machen. Und haben das, glaube ich, gut im Griff. Ich werde nachher beim Stream nochmal nachfragen, aber läuft. Also wir machen erstmal eine Podcast-Aufnahme. Wir fangen Freitag um 19 Uhr, glaube ich, an, ne? Ja, genau. Freitag 19 Uhr, so ist es geplant, richtig. Dann nehmen wir das nächste Podcast auf, Leute. Da könnt ihr also live zugucken. Und Fragen stellen vor allem, ne? Ja, im Chat. Genau. Und wir werden da auch so weit, wie es geht, natürlich drauf eingehen, ne? Klar. Genau, das werden wir dann einfach in der nächsten Podcast-Aufnahme sagen, dass wir das jetzt hier live mal wieder gemacht haben. Und dass daher, wenn wir den Chat nebenbei lesen, dass wir ein bisschen da stottern kommen können oder weil wir was von Pontius zu Pilatus kommen. Ja. Genau, wenn wir die Aufnahme dann drinne haben, für euch jetzt hier bei Spotify, machen wir dann danach das Quiz auf live auf Twitch. Genau. Einmal German Truck Driver auf Twitch, das ist dann mein Kanal, oder Druckverlust, das ist Rainer sein. Aber ihr seht uns beide jeweils, egal welchen Stream ihr guckt, wir spiegeln die Cam. Richtig, genau. Also das wird, egal auf welchen Kanal ihr guckt, ihr seht dasselbe. Perfekt. Genau, so sieht's Perfekt. Aus. Habe ich sonst auch? Nee, ich habe nichts mehr. Nee. Wen guckst du? Hier, ganz kurz nochmal. Ja, also ich muss mal ein Geheimnis raushauen, ne? Das glaubt ihr nicht. Ja. Also es gibt ja diese Kandidaten, die man so auf RTL, RTL 2 und bla, so Doku-Soaps und so Daily-Soaps, ja. Die da begleitet werden im Kamerateam. Ja. Ich habe einen, den liebe ich. Okay. Ich glaube, würde komplett nervös werden, wenn ich den einmal live treffen könnte. Ich finde den so cool. Aber niemand würde drauf kommen, wen ich toll finde. Nee, deswegen wirst du es uns ja jetzt verraten. Ey, du rat's mal, ist ein Mann. Ist ein Mann? Aus einer Doku-Soap? Ja, also, ja. Schon 10. Staffel. Puh. Also, ich kenne ja nicht so viel, was im Fernsehen abgeht, ne? Also, eine Doku-Soap würde ich tatsächlich Naked Survival nehmen oder was denn damit? Nee, Gottes Willen. Nein, die begleiten also als das Kamerateam ist bei deren Leben dabei. Im Alltag. Okay, da fällt mir aber jetzt echt keiner ein, ne? Das sag ich dir. Okay. Ich bin absoluter Big Fan von Robert Geis. Ich liebe Robert. Lieb die Geißen. Die sagen mir natürlich was. Ich liebe die Geißen. Ich könnte mich immer, ich gucke da immer beim Mittagessen oder beim Frühstück oder so, gucke ich immer eine Folge Geißens. Weil mein Freund hat hier dieses RTL-Ding da. Und ich liebe, ganz ehrlich, ich liebe den. Ich mag den einfach total. Weil die gibt es also immer noch. Also, ey, das ist die Staffel schon, ja. Junge. Ich habe die früher mal so sporadisch im Fernsehen gesehen, wenn mal Werbung davon lief oder so, weißt du? Oder irgendwelche Memes bei YouTube. Ja. Ja. Nee, ich gucke den einfach gerne. Ich mag das einfach so, wie einfach er immer von allem gleich genervt ist und eigentlich macht er nichts, sondern beobachtet den Rasenmäherroboter und Carmen und die Kinder müssen da drin die Hausarbeit machen. Ich gucke das immer so gerne. Ich mag das. Es ist einfach mal, also ich finde den, ich glaube, menschlich ist der wirklich super. Das kann sein, dass ich kann dir nichts, also ich weiß irgendwie nur, dass er wohl reich ist, dass sie nicht in Deutschland leben, glaube ich, ne? Monaco, ja. Genau. Mehr weiß ich. Ich weiß nicht, wodurch er reich geworden ist. Ich weiß nicht, was der arbeitet. Ich weiß nichts über ihn. Der ist reich geworden, weil der, um das kurz zu sagen, der hatte damals die Marke Uncle Sam aufgebaut gehabt, die Bodybuilder-Marke. Ah, okay. Ja, diese Trägershirts und so. Uncle Sam war damals in den 90ern ganz groß. Ja, genau, das kenne ich, na klar. Genau, und die hat er dann gewinnbringend, hat er die ganze Marke mit Markenrechten verkauft. Und dann hat er viel Investment, Immobilienverkäufe, Aktien, bla bla bla. Ah, und jetzt grob nichts mehr oder was? Oder? Die kaufen Häuser, richten die neu ein hin und her und lassen die dann durch den Makler wieder gewinnbringend verkaufen und so. Ah, okay. Und das hört sich entspannt an. Für mehrere Häuser und so. Da gibt es doch diesen geilen Clip bei Mediamarkt, wo er für seine ganzen Häuser in Monaco, in Saint-Tropez etc. braucht er neue Fernseher für seine ganzen Häuser auf der ganzen Welt. Ah, okay. Da ist ja doch in den Mediamarkt reingewackelt zum Verkäufer. Okay, ich brauche 30 Fernseher von denen. Auch geil. Mal gucken. Robert Geis Mediamarkt, muss man bei YouTube eintippen. Ja, das muss ich mir nachher mal angucken. Oh, ich finde den geil, ich mag den. Aber erst wird der Podcast hochgeladen, ne? Mädels, ihr kennt das. Ja, wir sind nur anderthalb Stunden, ey. Aber danke für, ey, fast 1000, ey, ich bin gespannt. Nächste Podcast haben wir bestimmt die 1000 geknackt, wie krass. Ich hoffe, das wäre ja mega nice. Also ich wusste das bis eben auch nicht. Ich war immer noch auf den 400, 500 war ich. Und das war letzte Woche. Warum haben wir auf einmal so einen Sprung gemacht? Geil. Ja, ich habe auch wieder ganz die Facebook-Werbung vergessen und so ganzen Kram. Ich hätte jetzt gesagt, deswegen habe ich gefragt, ich freue mich da auf die 500 Follower. Jetzt sind wir schon fast bei 1000. Eigentlich. Ja. Da müssen wir so ein 1000er-Special machen, glaube ich, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen endlich mal ein Live-Ding machen, Mann. Ja. Live. Ab auf die Bühne. Ab auf die Bühne und ihr in der Crowd. Tschicki-tschack. Okay, ihr Leute, dann lassen wir euch jetzt weiter fahren, wo auch immer ihr fahrt. Also wie gesagt, der Aufruf bleibt immer noch. Jetzt sind wir über 900. Schreibt uns doch bitte bei Instagram entweder German Truck Driver zusammengeschrieben, das ist meine Wenigkeit, oder Druckverlust, der Rainer. Das bin ich, genau. Genau. Oder es gibt auch eine Instagram-Seite, eine ganz kleine von Helden der Straße hier. Richtig. Die verwaltet der Rainer. Und dort könnt ihr gerne mal ein Screenshot, ein Foto schicken in den Privatnachrichten, von wo oder in welcher Situation, vielleicht mit einem Bild vom Radio oder so, ihr unser Podcast hört. Das wäre nice. Ich hatte bei Instagram hatte ich tatsächlich einen, der hat mich verlinkt, der war bei der Autofahrt, war halt voll cool zu sehen, im Display stand Großhelden der Straße Folge, weiß nicht, Folge 9, glaube ich, war es. Genau, habe ich auch bekommen, ja. Hast du auch bekommen? Ja, genau. Oh ja. Ja, schickt uns. Und jetzt Ende mit anderthalb Stunden. Ihr haltet uns auf hier. Ihr sollt auch mal ankommen. Ihr sollt mit euren Industrie aussteigen. Ab zur Arbeit. Echt jetzt. Ja, es fängt jetzt an zu regnen. Wenn ihr aussteigt, fängt es an zu regnen. Ihr kennt das. Ich wünsche euch einen angenehmen Start. Du fährst 400 Kilometer. Alles gut. Weißt du, kommst zum Kunden. Weißt du, kommst mein Kunden an. 10 Kilometer vom Kunden. Wolkenbruch. Man kennt's. Ja, das ist Standard. Okay, mach ab, sonst nehmen wir noch 3 Stunden hier. Jetzt aber. Genau. Leute, ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche und Kai natürlich auch, gehe ich davon aus. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder nächste Woche Montag zum neuen Podcast, den wir freitags aber dann schon live bei Twitch aufnehmen. Jetzt aber. Genau. Genau, das dürfen wir nicht vergessen. Leute, macht's gut. Ciao. Genau. Und ich beende das Ganze mit meinem Lieblingszitat von Franz von Assisi, irgendwann 18 und irgendwas. Dass mir der Hund das Liebste ist, sagst du, Mensch sei Sünde. Der Hund ist mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Auf Wiedersehen.